Punkt eintritt. Bist du auch jetzt ohne Sand geschirrt? Wärst du ein Wort? Wärst du ein Wort? Wärst du ein Wort?